Spaniens Himmel breitet seine Sterne über unseren Schützengräben aus. Und der Morgen leuchtet aus der Ferne, bald geht es zum neuen Kampf hinaus. Die Heimat ist weit, doch wir sind bereit. Wir kämpfen und wir siegen für dich. Den Faschisten werden wir nicht weichen, schickt er auch die Kugeln hageldicht. Mit uns stehen Kameraden ohne Gleichen, und ein Rückwärts gibt es für uns nicht. Die Heimat ist weit, doch wir sind bereit. Wir kämpfen und wir siegen für dich. Rührt die Trommeln, fällt die Bajonette, vorwärts Marsch, der Sieg ist unser Lohn. Mit der Freiheitsfahne brecht die Ketten, auf zum Kampf, das Thälmann-Bataillon. Die Heimat ist weit, doch wir sind bereit. Wir kämpfen und wir siegen für dich, für Spanien. Thank you.